unerkannten, kranken, leeren Traum hängt die Schultern meiner Hose saum. Fälle Bäume mit dem Tod und denke an Menschen, die schon lange Identitäten mit Exkrementen verwechseln. Verloren ist die Unschuld, die einmal hier begann. Wir verfolgen den Weg eines Menschen bis in den Untergang. Der letzte Weg, der noch übrig bleibt, wird sonst alles erloschen ist. Das letzte Mal, dass du die Möglichkeit besitzt, zu sagen, wie du fühlst. Es ist nicht mehr normal, gewöhnlich fatal, das Fragen, das Denken, das Handeln, das Tun. Ist man denn verrückt, wenn man einmal nur nachdenkt? Ist man denn gleich tot, wenn man sich reinhängt? Was passiert ist, ist passiert. Nun wird Vergangenes einfach kopiert. Das Ergebnis schreit uns laut ins Gesicht. Versteht ihr denn nicht, so funktioniert es nicht. Atombomben treffen Bayern, Berlin. Es interessiert keinen, ihr seid alle hin. Es hätte auch am Ende der Welt sein können. Ihr habt es halt so verdient. Die Geschichte macht keine Ausnahme, kein Halt vor oder Reich. Weniger Handeln vorher, mehr und sinnvoll denken. Danach richtig denken und zuletzt das Ziel erreichen. Tausend Schlüssel habt ihr bereits erhalten. Die Schlösser dazu bleiben euch verwehrt. Nein, ihr habt euch alle nicht verhört. Ich behalte mir ein, euch ein Vorbild zu sein. Ich denke, bevor ich handle. Ich weiß genau, was ich will. Ich werde jeden Tag wieder euch vorhalten, euer Ziel. Es fahren Züge ein, ab und aus, hinauf, hinab geht dieses Haus. Es fährt durch die Städte, fährt um die Wette, fährt nie allein, lässt es nicht sein. Alkoholiker retten Leben, Anaboliker stärken sie. Man könnte Gesundheit hier erleben, Frage ist nur wann und wie. Nun in diesem unbekannten, einfach Krankheit riefenden Traum laufe ich über grellgrünen Schaum. Zeitnah endet das Leben der Toten. Sterben lohnt heute bei weitem nicht mehr. Du stehst vor wärmenden Balken, vor sterbenden Kühen zudem. Keiner bemerkt, wo dein Streben dich hinführt. Merkst nicht mal dein Leben vergehen. Namen Fleisch beendet sein Leben ohne Sinn, verändert sich ohne Angabe und Zugabe. Es bewegt sich zu anderen Teilen der Seele hin und endet endlich doch bei einem grausam langanhaltenden Tod. Ein schnelles Ende rückt scheinbar an, nichts womit man lange leben kann. Zuckersüße Krankheiten schleichen sich durch euer Ohr. Euer Ende ist nah, euer Ende ist nah. So greifbar, fast wahr, so verdammt wunderbar. Die Schädel der Verdammten fallen zurück auf die Erde. Und was uns bleibt, sind leere Kindersärge. Vielleicht noch die Hirne von sinnlos denken. Ich hoffe auf einen positiven Ausgang, hoffe auf einen weiteren Sonnenaufgang, hoffe, dass irgendwann die Hoffnung siegt und sehe, dass die Quelle des Glücks versiegt. Wir greifen und fallen in ein endlos tiefes Loch. Nach Stunden des Fallens fragen wir, wie lange noch, wie lange kann man fallen, ohne aufzukommen? Ewig vergessen, ohne jemals dran zu denken. Menschen mit verlorenen Existenzen fliegen durch die verschmutzte Luft. Die Umwelt ist gefüllt von Miserfrust und keiner sieht jemals den Sinn darin. Wenn Kühe fliegen und Flügel mir wachsen, wenn wir alle an unseren Fehlern vergehen und wegen der Aufgabe erwachen, dann ist der Tag, dass ich resigniere und für immer von dem Tag an Wasser in der Leere sterben, ohne zu vergehen. Fliegen und nicht einmal mehr stehen. Der Wunsch dessen ist das große Glück der Welt. Und ich hoffe, dass zumindest ein einziger sein Versprechen.